Ein Red Dot Pentagramm, Pentagramm, Main. Ein Headshot mit der Gun, ey. Ich creepe durch das Land, yeah. Mein Red Dot Pentagramm, Pentagramm, Main. Mein Red Dot Pentagramm, Pentagramm, Main. Ein Headshot mit der Gun, ey. Ich creepe durch das Land, yeah. Tritt auf der Stelle, guck wie ich mit meiner Uzi durchrenne. Tank Inspiration, Gewalt ist die Quelle. Ich bleib nicht für immer jung, doch hab noch genügend Zeit. Deine Freunde alle dumm, pumpen Pillen und so'n Scheiß. Ich habe meine Chopper Gun in der rechten Hand und die Skorpion in der anderen. Ficke Bitches, Mann, ich bin bekannt als total genial, aber abgefuckt. Du hast 187 Straßenbande, ich den Polizeicode. Deine Schlampe trifft mich, will mein Sperma, aber frisst dann gleich Stroh. Red Dot Pentagramm, Pentagramm, Main. Ein Headshot mit der Gun, ey. Ich creepe durch das Land, yeah. Mein Red Dot Pentagramm, Pentagramm, Main. Mein Red Dot Pentagramm, Pentagramm, Main. Ein Headshot mit der Gun, ey. Ich creepe durch das Land, yeah. Mein Red Dot Pentagramm, Pentagramm, Main. Ich bin ein Superstar, okay. Besser halt mich auf Distanz. Mach mir Groupies klar, okay. Durch das Zeigen von meinem Schwanz. Ich bin super geil, okay. Manche nennen mich arrogant. Dein Girl sieht mich jetzt, okay. Und küsst direkt meine Hand. Ich muss kein Statement machen, Bitch. Meine Mucke spricht für sich. Kein Interesse an dem Feature. Alles dreht sich nur um mich. Rapper fronten meine Freunde. Doch haben selbst nie was gerissen. Weil sie statt cool zu rappen lieber da sitzen und kiffen. Mein Red Dot Pentagramm, Pentagramm, Main. Ein Headshot mit der Gun, ey. Ich creepe durch das Land, yeah. Mein Red Dot Pentagramm, Pentagramm, Main. Mein Red Dot Pentagramm, Pentagramm, Main. Ein Headshot mit der Gun, ey. Ich creepe durch das Land, yeah.